Bei der Ursendung unseres Hörspiels Numquam von Adolf Schröder hieß es in einer Kritik, Adolf Schröders Hörspieltext stellt in diesem Kaspar Hauser der Nachkriegszeit die Frage nach dem Umgang mit der Geschichte, die hier als ganz persönliche Frage formuliert wird. Im stetigen Wechsel von Ort, Zeit und Perspektiven erscheinen die kaum noch kürzer zu gestaltenden Szenen wie einzelne Spotlights auf die erzählte Geschichte. Heinz von Kramer ist es in seiner Inszenierung auf wunderbare Weise gelungen, die vielen Dialogfragmente zu veritablen Szenen zu machen und sie zugleich homogen in den Kontext einzubinden. Numquam von Adolf Schröder. Du willst zu mir? Ja. Setz dich. Ich nenne dich Boris. Rot. Für dich, Raskowiak. Wer? Gult. Was willst du von mir? Ich will dir jemanden zeigen. Du willst mir jemanden zeigen? Kennst du mich? Ja, du bist der Junge, der unter mir wohnt. Und du bist der Mann, der über mir wohnt. Warum kannst du nicht sprechen? Sprechen ist kinderleicht. Ich verstehe dich nicht. Morgen komme ich wieder. Ich brauche Ihre Hilfe, Raskowiak. Warum brauchen Sie meine Hilfe? Ein Junge hat an meiner Tür geläutet. Wollt ihr das Zeitungsgeld kassieren? Können Sie kommen? Es ist nicht mehr weit. Ich habe Zeit. Du arbeitest nicht? Nein. Bist du faul? Ja. Sie sind mit dem Jungen in den Park gegangen? Es blieb mir nichts anderes übrig. Warum nicht? Er hätte es nicht akzeptiert, wenn ich Nein gesagt hätte. Sie sind alt geworden, Gult. Ja. Du siehst, ich bin wiedergekommen. Ja. Iss, ich habe einen Apfel. Was wollten Sie im Park? Können Sie noch Latein, Raskowiak? Ich bin auch alt geworden, Gult. Numquam. Ich glaube, das Wort heißt Numquam. Ich habe Ihnen einen Namen gegeben. Wem? Dem Mann. Welchen Namen hast du ihm gegeben? Ich habe ihn Boris genannt. Gehen wir jetzt zu diesem Mann? Ja. Jeden Tag nach der Schule gehe ich zu ihm und gebe ihm mein Schulbrot. Wie hast du ihn kennengelernt? Er spricht nicht. Er sagt nur ein Wort und das verstehe ich nicht. Welches Wort? Siehst du das kleine rote Häuschen? Ja. Früher haben die Männer da drin gepinkelt. Jetzt ist es leer. Hat er die Tür aufgebrochen? Er schläft da. Ein Mann ist in meiner Wohnung. Gut, was ist los? Er hat ihn Boris genannt. Wer? Der Junge. Ich habe auf dem Rasen gesessen und ein Comicheft gelesen. Da hat er mich an der Schulter berührt. Hast du dich erschrocken? Er hat auf mein Schulbrot gezeigt, das ich ins Gras gelegt hatte. Ich habe es ihm gegeben. Warum haben Sie das getan, Gult? Als ich die Tür zu dem Pissoir öffnete, sah ich ihn. Er hockte in einer Ecke. Verdammt. Es stank nach Urin. Es gibt staatliche Einrichtungen. Er murmelte etwas vor sich hin. Die müssen sich um solche Leute kümmern. Ein Heim. Die Psychiatrie. Als ich näher kam, schrie er wie ein Tier. Hast du das Wort verstanden? Nein. Ich werde ihm das Sprechen beibringen. Der Mann beruhigte sich, als der Junge zu ihm ging. Bringen Sie ihn zurück in sein Pissoir. Der Mann stand auf. Ich schätze sein Alter auf über 90 Jahre. Was wollen Sie von mir, Gult? Bist du jetzt zufrieden? Nein. Hören Sie noch zu, Raskowiak? Er geht hinter uns her. Wir dürfen nicht so schnell gehen. Was sollte ich machen, Raskowiak? Schneller gehen. Er ist uns bis ins Haus gefolgt. Habe ich das richtig verstanden? Er spricht Latein? Er sitzt in meinem Arbeitszimmer und sieht aus dem Fenster. Sie haben jetzt ein Problem, Gult. Geht es dir gut, Boris? Du kannst nicht hierbleiben, Boris. Nein, Boris, kapier das doch. Du kannst hier nicht bleiben. Hat er einen Ausweis? Ein Führerschein? Irgendein Stück Papier mit einem Namen drauf? Kann er hierbleiben? Ja. Kann ich wiederkommen? Ja. Ich komme, Gult. Ich heiße David Gult. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich verstehen. Ich habe Kaffee gekocht. Ach, Ihre Hände zittern. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen meine Tasse an den Mund führe? Oh, der Kaffee ist heiß. Wo ist der Gult? Er sitzt in der Küche. Und der Junge? Der ist unten bei seiner Mutter. Der Mann spricht nicht. Er gibt nur Laute von sich. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn er weder Papiere bei sich hat, noch Antworten geben kann? Versteht er, was Sie sagen? Ich weiß es nicht. Sie wissen nicht viel, Gult. Er ist nicht hier. Hast du ihn weggebracht? Nein. Ein Freund hat ihn mitgenommen. Kommt er wieder zurück? Was hat sich Gult dabei gedacht? Gult lebt allein. Du sollst ihn waschen. Er hat altmodische Vorstellungen von Frauen. Du auch. Zieh ihn aus und bring ihn ins Bad. Ich lass das Wasser in die Wanne. Ich tu dir nichts. Ich will dir nur deine alten Klamotten ausziehen. Du stinkst, Alter. Bist du fertig, Raskowia? Mir machst du nichts vor. Du verstehst jedes Wort. Du willst nur nicht reden. Wenn du die Hände nicht hochhältst, dann kann ich dir das Hemd nicht ausziehen. Darf ich auf ihn warten? Was weißt du von dem Mann? Nichts. Er ist alt. Wie lange kennst du ihn schon? Ich treffe ihn jeden Tag. Seit einer Woche. Vorher war er nicht da. Er hat auf mich gewartet. Wenn er mich gesehen hat, hat er eine Fratze gemacht. Er hat sich gefreut. Er streichelte meinen Pullover, weil er rot war. Hat sich sonst niemand um ihn gekümmert? Die anderen hatten Angst vor ihm. Sie haben Steine gegen seine Tür geworfen. Warum hast du ihm dein Schulbrot gegeben? Weil ich keinen Hunger hatte. Es ist nur Wasser, alter Mann. Du musst ihn hochheben. Von alleine steigt er nicht in die Wanne. Ich mag ihn nicht anfassen. Halt du ihn an den Schultern und ich heb seine Beine an. Ach, verdammt, das ist eine Quälerei. Heb ihn hoch! Wer hätte das gedacht? Er mag es. Geh raus, Raskowiak. Ich wasche ihn. Ja, das wolltet ihr doch. Er trägt meinen Anzug, Gult. Er passt ihm? Gut. Er sieht aus wie ich. Nur 20 Jahre älter. Das will ich nicht. Sagen Sie Elsa, dass ich ihr danke. Sie hat ihm das nasse Haar geschnitten, sie hat ihm meinen Scheitel gezogen. Ich habe ihn rasiert. Er hat die Haut eines Menschen, der jahrelang nicht an der Luft gewesen ist. Dünn, totenblass. Interessiert Sie das, Gult? Ja. Warum? Weil er hinter mir hergegangen ist. Ich mag keine alten Männer. Ich bin selbst ein alter Mann. Ich weiß, was das bedeutet. Ich fahre ihn zurück zu Gult. Wo sind seine Sachen? Ich habe sie in einen Plastiksack gesteckt. Ich will sie nicht in der Wohnung haben. Ich bringe den Sack in den Keller. Gib ihn mir. Ich will ihn auch nicht im Keller haben. Was ist los, Elsa? Eine alte Hose, ein zerrissenes Hemd, dreckige Unterwäsche, zertretene Schuhe, harmloses Zeug. Ich will es nicht im Haus haben. Genügt dir das nicht? Gut. Der Sack liegt im Flur. Sag, Gult, der alte Mann hatte eine Tätowierung am Arm. Was für eine Tätowierung? Ist nicht zu erkennen. Sie ist nachträglich entfernt worden und verwachsen. Möchtest du ein Glas Milch? Ich mag keine Milch. Wo soll er schlafen? Ich habe ein kleines Zimmer, das leer steht. Kann ich es sehen? Hör auf! Mir machst du nichts vor. Du hast schon oft in einem Auto gesessen. Wie alt bist du? 90? Schämst du dich nicht, so lange gelebt zu haben? Du hast gleich gemerkt, mit Gult kannst du es machen. Mit mir nicht. Hör auf damit! So kann ich nicht fahren. Hör auf! Das ist das Zimmer. Wer hat hier gewohnt? Mein Sohn hat hier geschlafen. Da ist dein Bett. Das ist gut. Bringst du ihn wieder weg? Ich weiß es nicht. Komm, Boris, ich zeig dir dein Zimmer. Wollen Sie ihn adoptieren, Gult? Ich will wissen, wer er ist. Fühlen Sie sich für alle alten, vernachlässigten Männer verantwortlich? Nein. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, Boris. Das ist ein Bett. Da kannst du schlafen. Setz dich auf den Stuhl. Gefällt es dir hier? Wollen Sie ihn seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben? Warum sind Sie wütend, Raskowiak? Setz dich. Bist du als Kind zur Schule gegangen, Boris? Hast du alles vergessen? Dies ist meine Hand. Ich lege meine Hand auf deine Hand. Versuche es. Hand. Meine Hand. Deine Hand. Jede Hand hat 5 Finger. Und jeder Finger hat einen Fingernagel. Deine Hand ist kalt. Meine Hand ist warm. Sag. Hand. Hand. Du musst das Wort aus deinem Mund stoßen. Hand. Hand. Das war gut, Boris. Hand. Hand. Hand. Hand. Nicht so schnell. Siehst du dieses Markstück? Ich lege es in deine Hand. Jetzt mach die Hand zu. Gut. Hand zu. Warum wollen Sie wissen, wer er ist? Sie könnten ein Foto von ihm machen. Oft ist es besser, es nicht zu wissen. Ich habe einen Fotoapparat. Warum sollte ich ihn fotografieren? Sie waren Polizeibeamter. Sie könnten die Fotografie anderen Obdachlosen zeigen. Sie sind verdammt hartnäckig, Gult. Vielleicht bekommen Sie Antworten. Machen Sie es selbst. Hand. Hand. Er muss still sitzen. Hand. still. Sag ihm, er soll stillhalten. Sag ihm, er soll den Kopf ruhig halten. Ruhig, ruhig. Boris, er macht nur ein Foto von dir. Es ist nichts passiert, Boris. Ich gehe. Zufrieden, Kult? Hand. Weißt du, womit du die Worte sprichst? Mit dem Mund. Wenn du den Mund zumachst, liegen deine Lippen aufeinander. Wenn ich meinen Mund aufmache, macht er ein O. O. Oh. Mach den Mund zu. Mund. Mut. Du musst noch etwas dazwischen tun. Da ist Sand zwischen dem U und dem D. Mund. Mund. Ich lege meine Hand auf den Mund. Hand. Mund. Ich halte meinen Mund. Mund. Mit dem Mund kannst du reden oder schreien. Du kannst mit dem Mund auch küssen. Und wenn du das U herausnimmst und ein O hineintust, dann heißt das Wort Mond. Der Mond ist ein Spiegel. Er scheint, wenn die Sonne untergeht. Er spiegelt ihr Licht. Hand, Mund, Mond. Hand zu. Ja. Mond, Hand. Der Mond hat Hände. Bist du eifersüchtig, Raskowiak? Auf wen? Auf den alten Mann. Was hast du mit seinen Sachen gemacht? Ich bin zur Müllkippe gefahren und habe sie weggeworfen. Glauben Sie, nur weil ich keine Wohnung habe, wie ein Penner aussehe und auf der Straße lebe, haben Sie ein Recht, mich anzuquatschen? Zeigen Sie mir das Foto. Ich kenne den Mann nicht. Sie wollen gehen? Ja. Wenn Sie Geld haben, könnte ich Ihnen vielleicht doch helfen. Boris? Schläfst du? Haben Sie etwas herausgefunden? Ja. Was haben Sie herausgefunden? Was ist los, Gould? Was haben Sie herausgefunden? Es gibt noch jemanden, der nach dem alten Mann gefragt hat. Wer ist es? Ich habe nur die Nummer seines Autos. Er ist herumgefahren und hat den Pennern auch ein Foto gezeigt. Das Bild des alten Mannes? Ja. Finden Sie heraus, wer es ist. Haben Sie keine Angst, Gould? Ich habe keine Angst mehr. Ich steige aus. Ich mache nicht mehr mit. Dazu ist es zu spät. Wach auf, Boris. Wie war Ihr Name? Raskowiak. Der Wagen wurde zugelassen auf einen Mann namens Stefan Richter, wohnhaft Obenhauptstraße 17. Danke. Kommen Sie, Boris. Wir gehen in die Küche. Ich habe eine Suppe gekocht. Hand. Hand. Gut, ich gebe Ihnen meine Hand. Lassen Sie sich Zeit. Ich gebe zu. ich habe die Suppe nicht selbst zubereitet. Ich habe eine Dose aufgemacht. Ich hoffe, sie schmeckt Ihnen. Setzen Sie sich. Upsa. Es ist Hühnersuppe. Darf ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie, ich habe nicht gefragt, ob Sie etwas trinken wollen. Eine Flasche Bier? Nehmen Sie sie. Gut. Ich habe die Adresse. Gut. Noch können Sie zurück. Bringen Sie den alten Mann zur Fürsorge und vergessen Sie ihn. Sollte ich es tun? Ja. Werden Sie zu dieser Adresse gehen und dem Mann das Foto zeigen? Er wohnt in der Obenhauptstraße. Als ich mit dem Alten zu Ihnen fuhr, hat er einen Angstanfall im Auto bekommen. Er hat mit der Hand gegen die Scheibe geschlagen. Das haben Sie nicht erzählt. Ich erzähle es jetzt. Er bekam diesen Angstanfall, als wir durch die Obenhauptstraße fuhren. Werden Sie zu diesem Mann gehen und ihm das Foto zeigen? Nein, Gould. Ich werde Elsa bitten, es zu tun. Warum ich, Raskowiak? Vor dir wird er weniger Angst haben. Warum sollte er Angst haben? Das will ich ja herausfinden. Bitte, Elsa, tu es. Ich habe etwas anderes vor. Vielleicht hat er nichts damit zu tun. Was will Gould von diesem alten Mann, der ihn nichts angeht? Wenn du nicht hingehst, wird Gould hingehen. Das willst du nicht? Nein, das will ich nicht. Ich bin es wieder. Was soll ich sagen? Er wird nicht mit mir sprechen. Versuch es. Ist er in seinem Zimmer? Warum kommst du immer wieder? Weiß ich nicht. Hast du keine Freunde, die so alt sind wie du? Doch, habe ich. Warum bist du nicht bei ihnen? Weiß ich nicht. Tut der alte Mann dir leid? Weiß ich nicht. Warum hast du mich zu ihm gebracht? Weiß ich nicht. Er wartet auf dich. Wie war Ihr Name? Elsa Roth. Sie kommen vom Roten Kreuz. Eigenartig. Haben Sie einen Ausweis? Nein. Das habe ich mir gedacht. Aber Sie müssen nicht vor der Tür stehen. Kommen Sie herein. Hand. Erst kommt eine Hand. Dann kommt ein Arm. Arm. Ich lege meinen Arm um deine Schulter. Arm. Ich nehme dich in den Arm. Nehme Arm. Nimm mich in den Arm. Ich nehme dich Arm. Ja, Boris, das war gut. Sind Sie gekommen, um mir dieses Foto zu zeigen? Ja. Das Foto eines Mannes, den ich noch nie gesehen habe. Wir haben Anhaltspunkte, dass er in dieser Straße zu Hause ist. Befragen Sie alle Anwohner? Nein. Wenn du den Arm hinaufgehst, kommst du zum Hals. Ich nehme Arm. Ich nehme dich in den Arm. Oder ich falle dir um den Hals. Hals. Es ist wie bei der Hand. Puste das Wort aus deinem Mund. Hals. Hals. Fallen. Hand. Dein Hals. Ich lebe allein. Sie sind nicht verheiratet? Ich habe keine Angst vor Ihren indiskreten Fragen. Nein, ich bin nicht verheiratet. Wo leben Ihre Eltern? Meine Eltern leben nicht mehr. Wann sind sie gestorben? Ich müsste nachdenken, um mich zu erinnern. Ihr Vater? Mein Vater starb kurz nach dem Krieg. Wo? Wundert Sie nicht, dass ich Sie nicht hinauswerfe? Bist du müde, Boris? Können Sie Polnisch? Nein. Das macht nichts. Sie werden die Urkunde auch so verstehen. 15. August 1945, Katowice. Ist Ihr Vater in Polen gestorben? Ja, und ich wurde dort geboren. Nein, ich bin nicht müde. Du bist müde. Du bist ich. Ich. Sag ich. Du. Nein, du. Ich. Du. Ich. Ich. Du. Ja, du bist ich. Du bist Boris. Ich bin Boris. Du Boris. Nein. Sie wurden in Polen geboren. Ja, in der Nähe von Katowice. Mein Vater war während des Krieges in Polen stationiert. Und seine Familie war bei ihm? Er arbeitete in der Verwaltung. Er durfte seine Familie nachkommen lassen. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Sie stellen mir ständig Fragen. Ja, aber warum antworten Sie mir? Warum nicht? Ich würde es nicht tun. Sie sind mir fremd. Es fällt mir nicht schwer, Ihnen zu antworten. Ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mehr über meine Eltern gesprochen. Er ist eingeschlafen. Das ist gut. Morgen geht es ihm besser. Ja. Er hat eine Suppe gegessen. Und ich habe ihm eine Tablette gegeben. Kann ich morgen wiederkommen? Ja. Darf ich mit Boris an den Fluss gehen? Ja. Sie schlafen noch nicht, Kult? Nein. Der alte Mann schläft. Während Elsa in dem Haus war und mit dem Mann gesprochen hat, bin ich in den Keller eingestiegen. Warum, Raskowiak? Elsa hat nichts erfahren, was Ihnen helfen könnte. Er hat Boris nicht erkannt? Der alte Mann heißt nicht Boris, gut. So heißt er nur in der Fantasie eines Jungen. Das genügt mir. Es könnte sich um seinen Vater handeln. Aber der Vater dieses Mannes ist 1945 in Polen gestorben. In Polen? Elsa hat die Sterbeurkunde gesehen. Sagen Sie Elsa, dass ich ihr danke. Seien Sie nicht so verdammt höflich. Haben Sie in dem Keller des Hauses etwas entdeckt? Sie geben nicht auf, Kult. Setz dich in den Sand, Boris. Der Sand ist warm. Wenn du den Sand in die Hand nimmst, rutscht er dir durch die Finger. Siehst du das, Boris? Die kleinen Wellen, weil ich einen Stein ins Wasser geworfen habe. Wasser. Ich kann schwimmen, Boris. Gehst du zu Gold? Ja. Was wirst du ihm sagen? Nichts. Was hast du im Keller dieses Hauses gesehen? Es gab einen Raum, der wie eine Gefängniszelle eingerichtet war. Das schmale Fenster aus undurchsichtigem Glas und vergittert. Eine Toilette, ein Waschbecken, eine Pritsche, ein Stuhl und ein Tisch. Die Tür des Raumes hatte außen zwei schwere Riegel. Der Raum war leer? Ja. Es gibt fliegende Fische, Boris. Und Seehunde, die einen Bart haben. Was heißt das, Boris? Ass. Das ist der Fluss, Boris. Das ist ein leichtes Wort. Sag, Fluss. Fuß. Du musst wieder etwas dazwischen tun. Etwas wie lila ungefähr. Fluss. Fluss. Wollen wir uns die Schuhe ausziehen? Gould soll es nicht wissen. Was wissen wir denn? Nichts. Pass auf, dass du nicht auf eine Muschel trittst oder auf einen Stein. Fluss. Das Wasser fließt zum Meer. Und von einem Meer in das andere. Meer. Der Fluss ist der Anfang vom Meer. Ich habe das Wort nachgeschlagen, Gould. Es bedeutet nie oder niemals. Wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Wo ist der alte Mann? Er ist mit dem Jungen weggegangen. Was wollen Sie jetzt tun, Gould? Haben Sie in dem Keller des Hauses etwas entdeckt? Nein. Nichts? Ich mache auf, Gould. Boris ist weg. Komm rein. Er ist weg. Wollte er nicht mit zurückkommen? Wir standen an der Straße. Ein Auto hat angehalten. Ein Mann ist ausgestiegen. Er hat die Tür von seinem Auto aufgemacht. Boris ist eingestiegen. Dann sind sie weggefahren. Numquam, ein Hörspiel von Adolf Schröder. Die Rollen und ihre Darsteller: Tobias Simeon Iwantschew, Boris Alois Garg, David Gould, Ernst August Scheppmann, Raskowiak Peter Lieck, Elsa Roth Tessie Kulz, Stefan Richter Thomas Thieme, junger Mann Martin Bross, Beamter Uwe Koschel. Ton und Technik: Martha Seeberger und Birgit Vollmer. Regieassistenz Andrea Ghetto, Regie Heinz von Kramer. Produktion Hessischer Rundfunk 1999.